الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد alles so gebet Allah dem Herrn der Welten Allah Segen und Heil und Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Die wahrhaftigsten Worte, liebe Geschwister, sind die Worte Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Erfindung. Und jede Erfindung ist ein Irrtum. Und jeder Irrtum führt zur Hölle. Möge Allah mich und euch davor bewahren. Liebe Geschwister, wir möchten heute uns über einen Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterhalten, in dem er die Zukunft vorausgesagt hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm eingegeben, etwas von den Dingen, die im Laufe der Zeit geschehen werden. Und zu diesen Dingen gehören, liebe Geschwister, eine Epoche, über deren Eigenschaften der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns berichtet hat. Wir stellen in der heutigen Zeit fest, wir können natürlich nicht mit Gewissheit sagen, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ausgerechnet uns meinte in der heutigen Zeit. Aber darum geht es ja auch nicht. Wichtig ist für uns, dass wir diese Eigenschaften, die er vorausgesagt hat, erkennen, damit wir vorsichtig sind und damit wir auf dem rechten Weg bleiben. Es kann nämlich sein, dass in der Folgegeneration oder in der Generation danach eine Epoche sein wird, die noch viel schlimmer ist als die Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden. Was wir allerdings heutzutage feststellen, ist, dass die Wertmaßstäbe sich verändern. Und das Witzige, ironisch gesehen, ist tatsächlich, dass manche Philosophen der Ansicht sind, dass Wertmaßstäbe festzumachen sind von der Gesellschaft selbst. Das heißt, wenn die Gesellschaft etwas als gut empfindet, dann ist es was Gutes. Und wenn sie etwas als Schlechtes empfindet, dann ist sie etwas Schlechtes. Möge Allah uns doch bewahren. Das heißt, man muss die Leute nur noch beeinflussen, dass sie etwas Schlechtes gut finden und schon sind die Maßstäbe auf den Kopf gestellt. Eine Zeit, in der Frevler als Helden bezeichnet werden. Eine Zeit, in der bestimmte Frevel, ich möchte die Sachen nicht nennen, da wir uns hier in einem gesegneten Ort befinden und ich auf einer gesegneten Kanzel stehe. Ich möchte nicht diese Worte nennen, aber es gibt Dinge, die heutzutage sogar als Berufe bezeichnet werden, obwohl sie Allahs Zorn erregen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet uns in einem Hadith, der von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert worden ist. Er sagte sinngemäß, es werden viele Jahre kommen, in denen die Menschen der Betrügerei ausgesetzt sein werden. Dem Lügebolden wird geglaubt werden und demjenigen, der die Wahrheit spricht, der wird der Lüge bezichtigt werden. Derjenige, der ein Betrüger ist, man wird ihm vertrauen. Und derjenige, der vertrauenswürdig ist, man wird ihm Betrug vorwerfen, man wird ihn betrügen. Und es wird eine Zeit sein, in dem, und jetzt hat der Prophet auf Arabisch ein Wort natürlich verwendet, das er selbst definiert hat. Und deswegen lassen wir das Wort so stehen, wie es ist, auch wenn es natürlich eine deutsche Übersetzung hat. Er sagte, und es wird eine Zeit geben, in der die Ruwaybida anfangen werden zu sprechen. Und man fragte ihn, O Gesandter Allahs, was meinst du denn mit dem Begriff Ruwaybida? Er sagte, damit sind Leute gemeint, die nichts wert sind, die sich aber unterhalten und äußern über Dinge, die alle Menschen etwas angehen. Das heißt, eine Person, die nichts wert ist, sie beurteilt oder sie lässt sich aus über und sie gibt ihre Meinung ab in Bezug auf Themen, die eine ganze Umma angehen. Damit soll gesagt werden, dass er jemand ist, der kein Wissen hat und trotzdem Sachen von sich gibt, die einen großen Einfluss haben auf alle anderen Muslime. Und dieser Hadith ist in Sahih ibn Majah. Und natürlich ist er überliefert worden in Sunan ibn Majah und auch im Musnad von Imam Ahmad und anderswo. Und dieser Hadith ist zweifellos eine Ankündigung, eine Ankündigung über bestimmte Vorzeichen des jüngsten Tages. Wie gesagt, wir wissen nicht, ist das die Zeit? Oder wird es eine Zeit geben, die noch schlechter ist als die, in der wir uns befinden? Und es ist sehr wahrscheinlich natürlich, dass es eine Zeit geben wird, in der diese Eigenschaften noch besser passend werden. Aber eine Zeit, liebe Geschwister, in der Heuchelei als Verstandesschärfe bezeichnet wird, oder also vielleicht, dass man sich verstellt, oder dass, wenn man von seiner eigenen Religion absieht, dass das eine Art Weisheit, als Weisheit betrachtet wird im Umgang mit andersgläubigen Menschen, oder jemand, der Geschichtenerzähler ist, als Gelehrter bezeichnet wird. Und mit Geschichtenerzähler meine ich nichts Abwertendes, sondern ich meine genau das, was es sofort besagt. Heutzutage gibt es viele sogenannte auf Arabisch Qassas, und sie erzählen manchmal gute Geschichten, manchmal schlechte Geschichten. Aber davon abzuleiten, dass jemand sich in der Religion auskennt, eine Zeit, in der das sich lustig machen über andere teilweise als eine Art Kunst gesehen wird, eine Zeit, in der das Lügen bis zu einem bestimmten prozentualen Anteil als erlaubt, gesetzlich legalisiert gesehen wird, wie bei Werbungen zum Beispiel, eine Zeit, in der jemand, wenn er sich über alle Dinge unterhalten kann, ein breit gefächertes Wissen hat, sich unterhält über Dunya-Sachen, natürlich auch über religiöse Sachen, über alles Mögliche mitreden kann, er gilt als gebildet. Und all dies, damit das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns angekündigt hat, auch tatsächlich passieren wird. Und zwar heißt es in einem Hadith von Amr ibn al-As radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zu den Vorboten, zu den Zeichen des jüngsten Tages gehören, dass die üblen Menschen hoch angesehen werden und dass die guten Menschen schlecht angesehen werden, dass viel geredet werden wird, dass die Taten verstaut werden. Verstaut werden gemeint ist, dass die Leute eben viel reden, aber wenig handeln. Und die Leute werden anfangen, Muthanna zu lesen. Und dann fragte man ihn, radiallahu anhu, was ist denn mit Muthanna gemeint? Er sagte, alles außer dem Buche Allahs Azza wa Jal. Das heißt, alles außer dem Buche Allahs und alles, was dazugehört, wie die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam und anderes Sinnvolles. In diesen Zeiten, in diesen Jahren, die der Prophet angekündigt hat, das sind Jahre, liebe Geschwister, in denen man sehr leicht reingelegt werden wird, weil man wenig Wissen hat. Und die Leute werden den üblen Menschen folgen, weil sie natürlich keine Unterscheidungsgewalt haben. Sie können nicht unterscheiden zwischen gut und schlecht. Und es ist eine Zeit, in der die Frevler regieren, in der die Frevler das Sagen haben. Denn in einer anderen Überlieferung von Imam Ahmad heißt es, Al-Fuwaisiqu yatakallamu fi amri al-amma. Das heißt, der Frevler wird sich über Dinge auslassen, die alle Menschen etwas angehen. Armseliger Mensch, ein erbärmlicher Mensch, jemand, der bei Allah Azza wa Jal keinen Wert hat, seine Meinung wird angehört werden. Und er wird sich auslassen. Er hat keinen Wert bei Allah, aber bei manchen Menschen hat er einen Wert. Er hat kein Wissen. Vielleicht ist er ein schwerer Sünder. Eine Zeit, in der, wenn jemand lügt, wird ihm geglaubt werden. Wie viele Lügen werden verbreitet heutzutage? Durch das Fernsehen, durch die Medien, durch das Radio, durch die Mundpropaganda an sich. Und die Leute glauben es, weil es eben schwarz auf weiß irgendwo geschrieben steht. Umgekehrt, wenn jemand die Wahrheit spricht, wird ihm die Lüge vorgeworfen. Der Gelehrte, der nach seinem Wissen handelt, ist einer der wahrhaftigen Menschen. Wenn er das Verbotene verbietet, wie Alkohol oder Zina, möge Allah das bewahren, oder Zinsen oder ähnliches, dann greifen sie ihn an und sagen, was willst du denn sonst machen? Unsere Wirtschaft ist darauf aufgebaut. Das heißt mit anderen Worten, wenn der Boden schon falsch aufgebaut worden ist, dann lassen wir ihn lieber so, wie er ist. Eine Zeit, in der für Übles gemacht wird, absichtlich, liebe Geschwister. Warum? Denn wenn die Menschen beschäftigt sind mit den Problemen, die sie haben, Drogen oder andere Probleme, Diebstahl und anderes, dann natürlich, sie werden abgelenkt werden von den eigentlichen Zielen ihres Lebens. Sie werden abgelenkt durch die Nachrichten. Sie werden abgelenkt durch Kriege hier und da. Sie werden abgelenkt durch ihre Arbeitslosigkeit. Sie werden abgelenkt durch Dinge, die ihre Zeit verschwenden. All dies, damit sie abgelenkt werden vom Gedenken Allahs und dem jüngsten Tag. Und umgekehrt, genauso, wenn man das Erlaubte erlaubt und dazu aufruft, kommen manche Leute und greifen einen deswegen an. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Leute, die ganz klar und deutlich Frevler sind, Verbrecher sind, diejenigen Menschen sind, die Unheil auf Erden am laufenden Bande verbreiten und Verderben anrichten. Diese Menschen werden angesehen als Leute, die fortgeschritten sind. Und Menschen, die Heilstifter sind, wie Allah sagte, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Und wenn zu ihnen gesagt wird, stifte kein Verderben auf Erden, sagen sie, wir sind doch Heilstifter. Ihre Maßstäbe sind vollkommen umgekehrt. Und derjenige, der gemäß dem Gesetz Allahs lebt und die Charaktereigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam versucht zu verinnerlichen, das ist eine Person, die als rückschrittlich gilt, eine Person, die als Übertreiber gilt. Liebe Geschwister, diese Sachen sind nicht dafür da, dass wir weinen, sondern die Sachen sind dafür da, dass wir unsere Augen öffnen. Früher, heute und in der Zukunft wird es auch so bleiben, das Wissen befindet sich bei den Gelehrten. Das Wissen bekommt man, indem man sich Knie an Knie zu seinen Gelehrten begibt. Indem man seine Zeit mit ihnen verbringt. Indem man sich anstrengend und sich Mühe gibt. Heutzutage, viele unserer Geschwister leider, nehmen ihr religiöses Wissen aus dem Fernsehen. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, sogar aus manchen Serien, möge Allah uns davor bewahren, ich rede sogar von arabischen Serien. Denn wir Muslime sollten ein Vorbild sein für andere. Eine Zeit, in der das Wissen vom falschen Ort genommen wird. Und ich beende diese Rede, inshallah ta'ala, mit einer Überlieferung über Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Die wird von Ibn Abd al-Barr in Jami' al-Bayan wa Fadlihi überliefert. Er sagte, Imam Malik sagte, ein Mann trat einmal bei Rabi'a ein. Rabi'a ibn Abi Abd al-Rahman ist gestorben ungefähr im Jahr 136, einer der Gelehrten und Lehrer von Imam Malik. Und einer der Tabi'un. Er sagte, einmal trat ein Mann bei Imam Rabi'at al-Ra'i ein. Und er sah ihn weinen. Und er fragte ihn, was bringt dich denn zum Weinen? Ist dir etwas Schlechtes widerfahren? Er sagte, nein. Aber heute ist jemand nach religiösem Wissen gefragt worden, der kein Wissen hat. Heute ist etwas Gewaltiges passiert. Und dann sagte Rabi'a rahimahullah ta'ala, manche derjenigen Leute, die Fatwa geben, sie müssten eher eingesperrt werden als jemand, der Diebstahl begeht. Manche derjenigen, die Fatwa geben, sollten eher eingesperrt werden als diejenigen, die Diebstahl begehen. Logisch, weil derjenige, der Diebstahl begeht, maximal wird er dich angreifen und dein Eigentum zerstören. Maximal. Aber derjenige, der dir eine falsche religiöse Auskunft gibt, er kann dir das Diesseits zerstören mit dem Jenseits zusammen. Indem er dir zum Beispiel Sachen erlaubt, die haram sind, und nach 10 Jahren merkst du, dass du alles, was du machst, auf haram aufgebaut ist. Und jetzt versuch mal, wieder den Dreck wegzukehren. Wie wäre es, wenn Rabi'a unsere Zeit gesehen hätte? Vielleicht wäre er nur am Weinen gewesen. Liebe Geschwister, die Lösung ist klar und deutlich. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir auch anfangen zu weinen, sondern es geht darum, dass wir unsere Augen öffnen. Und dass wir unsere Religion von da lernen, von der sie gelernt werden muss, von ihren eigentlichen Quellen. Im Koran heißt es, وَمِنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Doch wer an Allah festhält, der wird gewiss auf einem geraden Weg geleitet. Liebe Geschwister, Allahs Religion wird sowieso die Oberhand gewinnen. Allah sagte, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Damit Allahs Religion allen anderen Religionen gegenüber obsiegt. Die Sache wird geschehen, weil Allah hat es in Surah Saf gesagt. Die Frage ist nur, welchen Beitrag wirst du dazu beitragen und wirst du diesen Verführungen, diesen Fittern, die wir auch erwähnt haben, ausgesetzt und wirst du bestehen oder wirst du die Sache nicht bestehen? Allah subhanahu wa ta'ala ist der Herr der Welten. Alles, was geschieht, hat er bereits schon vorher gewusst. Alles, was geschieht, liebe Geschwister, hat er bereits in seinem Buch aufgeschrieben, 50.000 Jahre, noch bevor er Himmel und Erde erschaffen hat. Keiner darf denken, dass all diese Sachen außer Kontrolle geraten seien. Hasha, subhanahu wa ta'ala, weit erhaben, hoch erhaben ist er über das, was die Götzendiener über ihn sagen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.